Bistro 97.6. 19. M19. Das lange Interview. Mit Lilly Meyer am Mikrofon und damit herzlich willkommen zum langen Interview bei Mephisto 97.6. Morgen jährt sich die friedliche Revolution zum 25. Mal. Ein Jubiläum, das mit Lichterfest und Festakt begangen wird und an die Zeit im Oktober 1989 erinnert, als tausende Demonstranten friedlich für politische Veränderungen eintraten. Auch unser Gast Rolf Michael Turek war Teil dieser Bewegung. Als Pfarrer der Markusgemeinde stellte er seine Räume, den Drucker und das Telefon den Oppositionellen zur Verfügung. Herr Turek, ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ja, ich freue mich auch. Willkommen. Herr Turek, wie werden Sie denn morgen Abend den 25. Jahrestag der Friedlichen Revolution feiern? Oh ja, ich bin zum einen eingeladen zum einem Festakt am Vormittag, dann einen Empfang beim Bundespräsidenten und am Abend oder am Nachmittag und Abend werden wir dann natürlich die Angebote in der Stadt nutzen. Und einen Tag später treffen sich nochmal einige derer, die damals sehr aktiv gewesen waren, in einer Gaststätte auf dem Kali. Und da werden wir nochmal alte Geschichten austauschen. Das war ganz privat dann? Treffen Sie sich nochmal? Also privat jedenfalls, ja, in einer öffentlichen Gaststätte. Aber die ist, glaube ich, für uns reserviert dann. Ne? Und müssen mal schauen, wo das ist. So. Damals unterstützen Sie die Proteste in Ihrer Funktion als Pfarrer. Das war ja keineswegs selbstverständlich, dass Sie das gemacht haben. Einige Ihrer Kollegen, die hielten sich da raus am politischen Geschehen. Sie haben die Kirche auch immer mit einem politischen Auftrag gesehen. Warum das denn? Ja, ich meine, zum einen ist es so, auch Pfarrer sind ja politische Menschen Ich kann mich erinnern an Zeiten im Studium, als wir auch schon reagiert haben auf die politischen Ereignisse damals, Ausbürgerung, Biermann und so weiter. Also Pfarrer sind zum einen politische Menschen, haben auch politische Überzeugung. Das andere ist, in dieser besonderen Funktion als Pfarrer einer Innenstadtgemeinde gab es eben Privilegien, die andere nicht hatten. Das war besonders Telefon. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Also, dass in einem Haus es einen einzigen Anschluss gab, in manchen Häusern gar keinen Anschluss. Es gab also Telefone, es gab Räume, die genutzt werden, mitgenutzt werden können. Es gab die Möglichkeit zu drucken und es gab auch die Möglichkeit, Informationen weiterzugeben, Informationen zu vernetzen. Und da ist dann die Frage, ob ich das und wem ich das alles zur Verfügung stelle, für welche Aufgabe ich mich da bereithalte. Und was war Ihre Aufgabe? Also meine Aufgabe habe ich darin gesehen, auch mit dem, was uns an Privilegien anvertraut ist, was uns geborgt ist, mit denen auch zu wuchern. Auch das ist eine tiefe Überzeugung von mir, die sich auch biblisch begründen lässt, dass es also wichtig ist, auch nicht einfach nur auf den Privilegien zu sitzen, sondern sie auch einzusetzen. Und für mich verband sich schon immer, bis heute noch, also meine kirchliche Arbeit auch mit politischen Anliegen und politischer Arbeit. Mhm. Und hier ging es um Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Also zutiefst kirchliche, biblische Themen, die uns miteinander verbunden haben über die Kirchengrenzen hinaus. Sie haben aber auch politisch eher neutrale Kollegen gehabt, wie zum Beispiel Hans-Wilhelm Ebeling, der Pfarrer der Thomaskirche. Er hat damals kritisiert, die Kirche verkomme zu einem politischen Instrument. Darf politisches Engagement den eigentlichen kirchlichen Auftrag denn überschatten? Ja, das ist genau immer die Frage gewesen und ist bis heute. Was ist eigentlich die Kernaufgabe kirchlicher Arbeit? Und da werden verschiedene Menschen auch unterschiedliche Antworten geben. Also ich habe auch damals mit Ebeling gesprochen. Ich bin mal von ihm eingeladen worden. Er wollte sich informieren, was eigentlich für alles läuft. Er hat seinen Auftrag vor allen Dingen, so habe ich das gesehen, auch in der Bewahrung des kulturellen Erbes gesehen. Die Thomaskirche hatte damals jedenfalls auch dort ihren Schwerpunkt gesehen und hat ihn wahrgenommen. Und viele haben das, was also an politischen Zielen anstand, zwar vielleicht innerlich unterstützt, aber gemeint, dass diejenigen, die das tun, die kirchliche Arbeit gefährden. Ich und andere haben öfters den Vorwurf gehört, ihr mit euren mit eurer Unterstützung dieser Arbeit gefährdet das, was wir in 40 Jahren aufgebaut haben, diese Privilegien. Mhm. Also dass in der DDR Kirchenzeitungen gedruckt werden durften, dass Veranstaltungen, Großveranstaltungen wie Kirchentage durchgeführt werden durften, dass es so etwas wie ein Privileg auf Druckgeräte gab und so weiter. Mhm. Und das war natürlich zum einen bedenkenswert, also die Frage, inwieweit darf ich einfach die Arbeit der Kirche insgesamt in Frage stellen bzw. gefährden, aber andererseits auch immer wieder die Herausforderung und die Überzeugung, das ist auch Aufgabe von Kirche. Also ich denke, das ist Aufgabe von Kirche, auch sich einzusetzen für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung. Das ist Uraufgabe, politische Aufgabe. Es gibt daneben noch andere Aufgaben. Hm. Haben Sie sich dann eher als Aktivist gesehen oder stand die Rolle als Pfarrer im Vordergrund? Das habe ich nicht getrennt. Also ich habe gar nicht die Rollen so getrennt, sondern ich habe auch in meiner Gemeindearbeit mit allen drüber gesprochen, im Kirchenvorstand, in den verschiedenen Kreisen, in den Bibelkreisen, auch mit den älteren Frauen vom Frauendienst. Und wir haben darüber gesprochen, was ist jetzt dran? Wir haben gesprochen über die Freiheitsbewegungen im Alten Testament, die Herausführung dieses versklavten Volkes aus dem aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und das haben wir dauernd zum Thema gemacht. Auch die Rolle der Propheten im Alten Testament für soziale Gerechtigkeit, sich einzusetzen und sich in politische Angelegenheit hineinzumischen. Mhm. Ich habe das immer wieder kommuniziert in ganz verschiedener Art und Weise, in Predigten, in Gesprächen. Habe da als Gemeinde auch keinen Gegenwind gespürt. Das war ja schon sehr mutig von Ihnen. Wie ist es denn, wenn SED-Anhänger oder Stasi-Mitarbeiter vielleicht zu Ihnen kamen? Die Kirche ist ja schon für Nächstenliebe auch da. Wie sind Sie denn solchen Leuten gegenübergetreten? Ja. Also zum einen ist es so gewesen, dass alle die mir diskutiert haben, also die mich auch zurechtgewiesen haben, dass ich zum einen natürlich darauf eingegangen bin und also für diese Privilegien gekämpft habe. Allerdings habe ich in den anderen immer auch den Menschen gesehen. Das heißt also, ich habe mich auf viele Diskussionen eingelassen. Wir haben argumentiert. Ich habe mich auch auf das Argumentieren eingelassen, wissend, dass es nicht darum gehen kann, die Überzeugung des anderen zu ändern, denn er ist gebunden an seine Rolle. Aber an der Stelle, wenn Sie sagen, Nächstenliebe, das heißt, ich habe immer getrennt, das, was ein anderer tut und das, was ein anderer ist. Also jeder bleibt Mensch in jeder Situation. Und ich kann trotzdem das, was er tut, verabscheuen oder auch benennen und mich dagegen verhalten. Aber als Mensch bleibt er immer Mensch. Die Kirche oder die Kirchen allgemein in Leipzig sind für einige so ein großer Teil der Bewegung, dass manche sogar von der Revolution, die aus der Kirche kam, sprechen. Wie schätzen Sie denn die Rolle der Kirchen bei den Ereignissen im Oktober 1989 ein? Wie wichtig waren die dabei? Also die Kirchen haben aus meiner Sicht eine lange Tradition, das habe ich jedenfalls so in den Kirchen, in den Gemeinden, in der jungen Gemeinde, in den Gesprächskreisen immer wieder eine Atmosphäre gefunden, in der offen über Probleme geredet werden konnte, in der ausgeredet werden konnte. Das war damals nicht selbstverständlich in dieser Kultur. Also zum einen habe ich die Kirche über viele Jahre erlebt, also einen Ort, wo ich frei denken kann und wo ich auch unterschiedliche Meinungen äußern kann. Auch einen Ort, an dem ich zweifeln kann. Das war das eine. Dann habe ich weiter die Kirche erlebt als einen Ort, wo ich Weiterbildungen erlebt habe. Also ich bin eingeladen worden zu Weiterbildungen in, heute würde man sagen, gewaltfreier Kommunikation, in Krisensituationen. Wie lassen sich Krisen gewaltfrei lösen? Diese Tradition, mit dieser Tradition bin ich groß geworden. Und diese Tradition hat für mich eine große Bedeutung gehabt. Und ich denke für viele, dass hier die Kirchen ein Ort waren, wo sich Menschen sammeln konnten. Und dann gab es die Situation, wo die Kirchen zu eng wurden. Nicht wegen der Menge, sondern weil eine ganze Reihe von Mitarbeitern dann auch sagten, das wird uns zu politisch. Und da gab es, ich will vielleicht eine Situation beschreiben, da gab es gerade in der Nikolaikirche öfter Situationen, in denen die Hausherren und Hausherrinnen, aber meistens waren es die Hausherren, stark eingegriffen haben in das, was die Gruppen machten, indem sie gesagt haben, das geht uns zu weit. Und da gab es also Geschichten, dass also auch Pfarrer Führer dann aufgetreten und gesagt hat, nein, das ist nicht in unserem Sinne. Und da gab es Gegenbewegungen. Da gab es dann die auch in dem einen Gottesdienst den Wink von Superintendent Magius an die Orgel, dass die Orgel einsetzen soll, um die Meinungsäußerung zu überspielen. Dann gab es wieder einen von der Gruppe, die das Friedensbet veranstaltet hat, der dann sich auskannte und den Stecker zog und eine Auseinandersetzung im Kirchenraum. Und da wurde klar, das, was nicht in der Kirche gesagt werden kann, das kann aber nach außen transportiert werden. Und da haben wir für uns entdeckt den Raum vor der Kirche. Das heißt, vor der Kirche war dann nach dem Gottesdienst immer die Möglichkeit, Informationen zu geben, die in der Kirche nicht gegeben werden konnten. Und von daher ist ungewollt die Bewegung aus der Kirche herausgekommen auf die Straße. Wie war das denn speziell in Ihrer Gemeinde, in der Markusgemeinde? Wie wichtig war die denn? Also in der Markusgemeinde war das so, wir hatten keine Kirche. Wir hatten verschiedene Gemeinderäume. Und bei uns trafen sich aber über Jahre hinweg schon ganz verschiedene Gruppen, die Aktionen vorbereiteten, die Aktionen durchführten, Solidaritätsveranstaltungen wir hatten gerade nach den Ereignissen in China Solidaritätsveranstaltungen, aber eben vor allem auch Gruppen, die sich in den Räumen zusammenfanden, organisierten, ihre Veranstaltungen planten und auch, ja, Materialien druckten. Dann hatten wir in der Markusgemeinde die Idee, beziehungsweise die Gruppen hatten die Idee, ein Kommunikationszentrum zu gründen, das sogenannte COTS. Ja? Und ein Kommunikationszentrum, dort dann Informationen auszutauschen. Das heißt also, Bücher zu sammeln. Es gab in der DDR 24 Untergrundzeitschriften. Die wurden dann dort gesammelt. Wir haben dann auch angeboten eine alternative Bibliothek, eine Bibliothek, in der Literatur verfügbar war über die Fragen Gerechtigkeit, also Menschenrechte, Gerechtigkeit und Umweltschutz und Fragen, die sich auch mit Veränderungen beschäftigten, auch gewaltfreier Widerstand, solche Fragen. Ne? Eine Bibliothek, es gab also eine ganze Reihe von Gruppenmitgliedern, die für diese Bibliothek auch sich verantwortlich fühlten. Das Schöne war, dass wir die Bibliothek fast rund um die Uhr öffnen könnten, weil ja am Tag über die Kanzleimitarbeiterinnen dort ihren Dienst taten und die waren auch sehr bereit, dann sozusagen zusätzlich auch Bibliothekarsarbeit zu machen, also im Nebenraum, also den Raum zur Verfügung zu stellen, die Literatur herauszusuchen, das zur Verfügung zu stellen. Also hat Ihre Gemeinde auch schon eine wichtige Rolle dabei gespielt, also jedenfalls um sich zu informieren in jedem Fall. Heutzutage verbinden viele Menschen mit der friedlichen Revolution vor allem Christian Führer, Sie haben ihn gerade selber auch schon erwähnt. Was glauben Sie, woran liegt das? Na, das ist ganz klar, weil Wirklichkeiten werden ja auch geschaffen durch die Medien. Ne? Das heißt, Medien haben ja, das ist schon immer so gewesen, also ich denke, so in der Geschichte genauso wie heute, Medien schaffen Wirklichkeiten, indem sie einfach auch das transportieren, was ihnen schnell zugänglich ist. Und meine Erfahrung war immer wieder mit Journalisten, dass Journalisten natürlich ein breites Spektrum an Aufgaben und Interessen haben und sich kaum so konzentriert auf eine Sache stützen können, dass sie die Sache vollkommen durchdringen. Es gibt immer wieder wenige, Roland Jahn zum Beispiel, ja, den ich kenne aus dieser Zeit noch, der damals auch für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet hat, der für Panorama gearbeitet hat, Kontraste, der sehr eingearbeitet war in das Thema. Aber Journalisten haben eben auch sozusagen das transportiert, was ihnen schnell zugänglich war, und auch Journalisten bilden sich eine Meinung, wie jeder Mensch, und lassen sich auch diese Meinung auch gern bestätigen. So ist das einfach. So ist die Welt. Das sagt Rolf Michael Turek zu Gast heute beim langen Interview bei Mephisto 97.6. Wir werden gleich noch weiter sprechen, aber jetzt hören wir erstmal Ihren ersten Musikwunsch, Herr Turek. Und das ist Peter Seeger mit Freedom. Warum denn gerade dieses Lied? Also gerade in dieser Zeit damals waren das Lieder, gerade Piet Seeger, mit seinen aufrüttelnden Liedern, die ja einfach so mir und anderen aus der Seele gesprochen haben. Das sind natürlich auch solche Lieder, die wurden an den Lagerfeuern gesungen. Da brauchte man nur eine Gitarre dazu und ein heißes Herz. Und solche Lieder haben einfach auch den Gedanken an Freiheit aufrechterhalten und haben dann auch nochmal durch den englischen Text oder den amerikanischen Slang nochmal eine Weltverbundenheit gebracht, die ich denke vielen und mir natürlich auch gut getan haben, weil wir verbunden. Dann verbinden wir sie jetzt noch einmal. Hier ist Piet Seeger mit Freedom. Das war Freedom von Piet Seeger, ein Musikwunsch von unserem Gast Rolf Michael Turek. Herr Turek, lange vor der Friedlichen Revolution wollten Sie mal was ganz anderes werden. Sie wollten nämlich Nautik studieren. Das durften Sie in der DDR aber nicht, weil Sie weder in der FDJ waren noch an der Jugendweihe teilgenommen hatten. War Ihnen damals bewusst, dass die Verweigerung die Wahl Ihres Berufes einschränken könnte? Ich war so naiv, dass ich mir das nicht bewusst gemacht habe, sondern ich habe angenommen, dass meine Kompetenz, meine naturwissenschaftliche Kompetenz, meine sportliche Kompetenz, dass die ausreichen würde. Das war naiv. Das habe ich dann erst relativ spät gemerkt. Ich hatte sogar mal die Absicht, Amerikanistik zu studieren, weil ich als Jugendlicher Kontakt aufgenommen hatte. Ich war also begeisterter Leser von Lederstrumpf und Karmai-Geschichten und habe ich Kontakt aufgenommen nach Wyoming zu einer Reservation, hatte auch komische Vorstellungen, wie klein das sei. Dieser Brief ist dann weitergereicht worden an eine Schulklasse, die also dann sozusagen mir geantwortet hat. Es war ein Briefwechsel, der kurze Zeit dauerte, dann ist er unterbrochen, wahrscheinlich, weil irgendwo eingegriffen worden ist. Ach, und da hatte ich die Vorstellung, das hat mich interessiert. Ja, ich war an der Stelle naiv. Ich hatte wirklich gemeint, mir steht mit Wissen und Können und auf den Herzen alles offen. Habe dann aber wirklich auch merken müssen, ja, das ist nicht so. Sondern es wurde ja dann ein politisches Bekenntnis verlangt, was ich nicht geben wollte und konnte. Und bereuen Sie das heute, dass Sie das nicht einfach doch gemacht haben? Nein, das bereue ich nicht, sondern ich habe immer wieder erlebt, dass es lustvoller ist, zu widerstehen, für mich jedenfalls, als mich anzupassen. Ich habe das auch mit Gruppen, ich war ja lange Zeit auch involviert in der Ausbildung von Gruppenleitern und Gruppenarbeit. Ich habe das auch wie immer wieder mit Gruppen erlebt, dass es also für die einzelnen Gruppenmitglieder etwas Lustvolles ist, wenn Druck ausgeübt wird, diesen Druck zu widerstehen, und dass es viel problematischer ist für die eigene Stimmung, sich anzupassen. Mhm. Anpassung, jedenfalls für einen großen Teil der Menschen, und da gehöre ich dazu, Anpassung ist nicht gesund. Sie haben sich dann jedenfalls für ein Theologiestudium in Leipzig entschieden. Hatte dann quasi das Verbot des Nautikstudiums so im Rückblick gesehen auch was Gutes? Ja, also ganz, ganz klar. Also ich habe mich dann für Theologie entschieden, und zwar ein Freund von mir, mit dem ich zusammen bei der Armee war, der hat dann zu mir gesagt, hey, so, was mache ich nun? Ne? Alles ist verschlossen. Und da sagte sie mir, ne, studier doch Theologie. Und zwar aus dem Grund, weil ich einfach mich dafür interessiert hatte. War junge Gemeinde und hatte mich einfach interessiert, alles, was da mit Theologie zu tun hat. Und das klingt jetzt etwas komisch. Und dann habe ich damals gesagt, okay, ich habe nichts Besseres vor, mache ich das. Ich habe noch nicht das Ziel gehabt, unbedingt Pfarrer zu werden, sondern ich hatte einfach Interesse an diesem Studium. Das war hochspannend. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, kannte auch eine ganze Reihe. Und dachte ich, ja, das ist einfach eine ganz spannende Sache. Und habe dann im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass mir das wirklich auch zum Teil zufällt, dass es mir Spaß macht, auch Spaß macht in der Studiengruppe. Wir waren natürlich auch Leute, unangepasste Leute. Das war hochspannend. Also wir haben in der Studiengruppe eine Gemeinschaft, habe ich dort erlebt, die hat richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, so Stück für Stück, ja, das ist und kann auch ein Beruf für mich sein. Und habe ich dann konzentriert auf Seelsorge. Genau, Sie sprechen es schon an. Bis August dieses Jahres haben Sie auch als Seelsorger an der Uniklinik gearbeitet hier in Leipzig. Dort haben Sie auf der Palliativstation Patienten auf dem Sterbebett quasi betreut. Wie geht man denn damit um, wenn man jeden Tag mit Krankheit und Tod konfrontiert ist? Also es ist so, ich habe also in verschiedenen Bereichen gearbeitet, vor allen Dingen Psychiatrie, das hat mich immer interessiert. Menschen, die anders reagieren als erwartet, sage ich mal so. Unter anderem auch Palliativstationen. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die also in irgendeiner Weise damit konfrontiert wurden, dass Pläne, die sie gemacht haben, über den Haufen geworfen worden sind. Also das kann Unfälle sein, aber auch für Mitarbeiter zu erleben, dass Menschen sterben. Sie fragen mich also, wie man damit umgeht. Also das heißt, das eine, dass ich damit umgehe, mich dem stellen, dass jemand, der jetzt mit einer Krise, sozusagen eine Krise erlebt, das kann aber ausgelöst sein durch ganz unterschiedliche Umstände, dass jemand, der eine Krise erlebt, sozusagen verunsichert ist, dass vieles von seinem Deutungssystem, von seinem Weltbild zusammenbricht. Und jemanden zu begleiten, sich selber wieder zurechtzufinden oder überhaupt mit dieser Situation umzugehen. Also nicht jetzt Ratschläge zu geben, sondern in dieser Situation, diese Situation anzunehmen, beziehungsweise auch dagegen zu protestieren. Und dann sich in dieser Situation zu orientieren. Das ist meine Aufgabe gewesen. Für mich selber habe ich natürlich vieles getan, um gesund zu bleiben, also mich abzugrenzen. Gehe jeden Montag regelmäßig zum Tanz, also bin in einer griechischen Tanzgruppe mindestens einmal in der Woche für 3 bis 4 Stunden. Habe dann auch den Humor für mich entdeckt, also dann natürlich schon sehr zeitig, arbeite auch schon sehr lange in der weltweiten Netzwerk von Humorcare mit. Das heißt also, Humor als Überlebensstrategie. Mein Wahlspruch ist ja der, wem das Wasser bis zum Hals steht, der sollte den Kopf nicht hängen lassen. Und brauche also auch selbst genügend Gesundheitsstrategien. Auch für mich einen gesunden, natürlichen Glauben, eine gesunde, natürliche Welterfassung, die sich auch dauernd ändert. Sie haben es gerade angesprochen, Sie beschäftigen sich auch mit Burnout, denn viele Pfleger und Pflegerinnen sind völlig überlastet und brennen dann irgendwie aus, wie man so schön sagt. Ihr Lösungsansatz, der heißt eben Humor Care. Wie kann denn Humor wirklich genau bei einem Beruf im Krankenhaus helfen? Also Humor schafft Abstand. Also wir unterscheiden auch so Humor und Lachen. Lachen und Humor können zusammengehen. Aber es gibt sozusagen Humor, wenn ich das in einen Satz zusammenfassen sollte, dann wäre das, was Humor schafft, ist, ich trete aus mir heraus und sehe die ganze Sache, meine ganze eigene Situation mit einem Abstand. Und aus diesem Abstand heraus bin ich nicht mehr Opfer, sondern ich bin Beobachter. Und dafür gibt es genügend Zeugnisse. Viktor Frankl, der im KZ selber, das KZ selber durchlitten hat und dann in einem Kapitel in seinem sehr schönen Buch und trotzdem Ja zum Leben sagen, Untertitel ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, in einem Kapitel über den Lagerhumor berichtet. Sagt, Sie können sich das nicht vorstellen, schreibt er dort, aber es gab so etwas wie Lagerhumor. Der ganze jüdische Humor, für mich eine Form, dass ein gedemütigtes Volk, dass gedemütigte Menschen sich nicht zum Opfer werden lassen oder nicht in der Opferrolle bleiben, sondern mit ihrem Humor aus dieser Rolle heraustreten und überleben. Also ich werbe und nutze Humor als Überlebensstrategie. Also spannendes Gebiet. Auf jeden Fall ein anderes Gebiet, mit dem Sie sich seit einigen Jahren beschäftigen, sind auch ethische Fragen rund um die Organspende. Was halten Sie denn von der Idee, dass jeder automatisch Spender ist, der das nicht zu Lebzeiten anders verfügt hat? Wie stehen Sie denn dazu? Also die Frage nach Organspende ist ja eine spannende Frage, eine spannende ethische Frage, weil es auf der einen Seite darum geht, dass vielen Menschen, die ein Organ bekommen, dass vielen Menschen geholfen wird, dass sie also auch an Lebensqualität und an Lebenslänge gewinnen, egal welche Einschränkungen es sind. Das ist die eine Seite. Das andere ist eben, dass Organe nur entnommen werden können aus noch durchbluteten Körpern. Und da ist die Frage, an denen sich die Geister scheiden, oder beziehungsweise die jeder für sich beantworten muss. Möchte ich in diesem Prozess, ich sage, das ist ein Sterbeprozess, ein unumkehrbarer Sterbeprozess, der also unumkehrbar ist im Sinne, dass also auch nichts getan werden kann, um diesen Menschen nochmal zum Leben zu verhelfen. Aber es ist noch ein Sterbeprozess. Will ich in diesen Sterbeprozess eingreifen lassen? Also es ist ja verzögernd eingreifen lassen oder nicht? Und da bin ich der Überzeugung, jeder Mensch, der diese Entscheidung trifft, sollte aufgeklärt sein über das, was dort passiert, beziehungsweise um was es geht, und soll dann seine Entscheidung treffen. Und das, was es schwer macht, ist, dass es sehr schwergewichtige und gute Argumente dafür gibt, also anderen solidarisch die eigenen Organe zu spenden, aber dass es gleichzeitig genauso schwere und gute Argumente gibt, den eigenen Sterbeprozess ungestört zu Ende gehen zu lassen, also nicht eingreifen zu lassen. Und das kann nur individuell jeder für sich entscheiden. Haben Sie selbst denn einen Organspendeausweis? Ja. Ja? Was steht da drin? Naja, ich habe entschieden, wie damit umgegangen werden soll. Also entscheide eigentlich in dem Organspendeausweis, wie ich sterben möchte. Das sagt Rolf Michael Turek über ethische Fragen, unser Gast heute bei M19, dem langen Interview. Und bevor es weitergeht, hören wir nochmal ein Wunschlied von Ihnen, und zwar diesmal von Johnny Cash mit dem Titel Help Me. Was verbinden Sie denn mit diesem Lied? Also für mich ist es ein ganz wichtiges Lied, weil ich Johnny Cash immer verehrt habe, auch wahrscheinlich bewundert habe, auch ein Stück für seine Männlichkeit, die er ausgestrahlt hat, auch in seinen Liedern. Das hat mich als Sänger immer beeindruckt. Und dann erlebe ich ihn in einer Situation, seine Frau June Carter ist verstorben. Er war sehr auch mit ihr verbunden, ist verstorben, und für ihn bricht eine Welt zusammen und er selber bricht bis hin in seine Stimme zusammen. Und vom Inhalt her finde ich das auch so, ja, also für mich so einladend. Er sagt ja, ich habe so lange bin ich ausgekommen ohne jede Hilfe. Ich glaubte eigentlich, ich brauche niemanden, ich bin stark genug. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe. Mit diesen Worten Johnny Cash mit Help Me. Mephisto 97.6 M19, das lange Interview. Mit Lilly Meyer am Mikrofon und Rolf Michael Turek zu Gast. Kehren wir noch einmal zurück in die 80er Jahre, Herr Turek. Sie sind Pfarrer der Markusgemeinde in Reutnitz und die Opposition findet immer mehr Anhänger. Auch zu Ihnen sind die Aktivisten immer wieder unterwegs. Sie stellen nämlich, wie wir schon gesagt haben, die Räumlichkeiten zur Verfügung, den Drucker und das Telefon. Wie hat es denn bei Ihnen damals angefangen? Gab es da einen entscheidenden Moment, in dem Sie dachten, da muss ich jetzt eingreifen, ich muss diese Leute unterstützen? Es war so, dass also die verschiedenen Vertreter der Gruppen auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob wir denn unsere Räume zur Verfügung stellen können oder unsere Möglichkeit nach außen zu werben. Und das, ich muss dazu sagen, es waren auch ganz unterschiedliche Gruppen. Es war auch eine Gruppe von trockenen Alkoholikern, die also einen Ort suchten und auch nirgendwo einen Ort fanden, weil es da also, was weiß ich, Vorbehalte gab. Und sagte, ja, nein, ich denke, es ist so, dass ich nicht einfach nur das schützen kann, was ich dort verwalte, sondern Eigentum verpflichte, sagen wir. Es ist mir anvertraut und es hat eingesetzt, also ich muss es einsetzen. Ich muss es auch zur Verfügung stellen. Und die Gruppen, muss man dazu sagen, haben ja auch im Wesentlichen auch die Dinge vertreten, hinter denen ich selbst stand, die ich mir selbst gewünscht habe. Ich habe allerdings eben auch in den 60er Jahren oder 50er Jahren ja erlebt, dass damals rigoros mit solchen Initiativen umgegangen worden war, dass also Leute verschwunden sind, dass welche hingerichtet worden sind. Also das waren ja nochmal andere Zeiten. Und viele derer, die vorsichtig waren, auch ich kann mich an Superintendent Richter erinnern, der meinte eben, er war geprägt von dieser Zeit, in der also so brutal auch auf jede Freiheitsbestrebung reagiert worden war. Und also die Gruppen kamen auf mich zu und dann, ich habe mich dann selber ganz stark engagiert in der einen Gruppe, das war das Neue Forum. Weil diese Gruppe in besonderer Weise für mich ein Konzept vertreten hat, was meinem inneren Konzept sehr entsprach. Welches Konzept ist das? Ja, das heißt also ein sehr emanzipatorisches Konzept. Das heißt also, Leute einzuladen, selber zu denken, Leute einzuladen, selber Lösungen zu finden. Also keine vorgefertigten Lösungen von irgendwelchen Autoritäten zu nehmen, sondern selber zu denken und nicht die eigene Verantwortung zu delegieren an Überväter. Sie haben auf jeden Fall selbst Verantwortung übernommen. Von allem, was Sie bisher erzählt haben, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Stasi Sie irgendwann mal vorlädt, habe ich den Eindruck. Das ist dann auch passiert. Wie hat denn die Stasi versucht, oder hat die Stasi versucht, Sie ruhig zu stellen, oder was ist dann passiert? Ja, also es gab im Laufe der Zeit natürlich verschiedene Aktionen. Das eine, vieles ist mir auch im Nachhinein erst klar geworden. Also das eine war natürlich, dass ich dauernd Gespräche hatte, dass also Mitarbeiter, Abteilung Inneres, vor unserem Haus standen, auf mich warteten und da ging es ja wieder darum, das Plakat zu entfernen oder das nicht zu machen oder jenes nicht zu machen. Das war das eine. Das andere, weit gefährlichere, das habe ich aber erst später dann wahrgenommen durch die Unterlagen, war, dass ich also zur Reserve eingezogen werden sollte, um aus dem Verkehr gezogen zu werden. Da habe ich allerdings erlebt, dass mir die Kirchenleitung, die sächsische Kirchenleitung, sehr zur Seite gestanden hat. Ich war bei dem damaligen Präsident, weil es sehr ungewöhnlich war für Pfarrer, dass sie zum Ersatzdienst eingezogen worden waren. Und er hat mir dann so eine Art Schutzbrief ausgestellt und das habe ich dann beim Werkkreiskommando übergeben und bin dann nicht weiter belangt worden. Aber das war so ein Versuch, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Das habe ich aber erst im Nachhinein so auch dann gefunden, dass das sozusagen geplant war. In welcher Weise, das weiß ich nicht, aber einfach, um aus dem Verkehr gezogen zu werden. Natürlich war dann auch irgendwann geplant, es gibt ja diese Internierungsliste, also die Leute zu internieren, das war mir auch klar, dass ich da mit draufstehe. Das ist ich habe immer so die Vorstellung gehabt, gab ja nun viele Bilder von Widerstand insgesamt weltweit, hat auch die Bilder von Chile im Kopf. Und da meine Vorstellung war dann, na, wahrscheinlich werden wir im Stadion dann interniert und hatte mich einfach innerlich auch ein Stück darauf vorbereitet, auf so eine Situation. Zum einen natürlich nicht einfach ins offene Messer zu laufen. Meine Frau, die hat dann auch so, hatte von mir dann auch so, also wir hatten dann so ein Signalsystem, was ich jetzt gar nicht so, muss ich sagen, öffentlich machen will, wir hatten so ein Signalsystem, an dem ich erkennen konnte, wann jemand wieder nach mir gefragt hat oder so, dass ich auch mal auswärts schlafen konnte. Da war meine Hoffnung, ja, das geht dann so chaotisch zu, dass dass der erste Schritt, getan ist. Aber es wäre möglich gewesen. Und meine Hoffnung war, dass ich überlebe. Ne? Es war ja auch so, dass um diese Zeit eine ganze Reihe von Leuten ihre Verfügung geschrieben haben und im Pfarramt hinterlegt haben, ne, bei uns. Also die zur Demonstration gegangen sind, gerade am 9. Oktober, die damit gerechnet haben, hatten auch verhaftet zu werden oder vielleicht auch in irgendeiner Weise nicht mehr agieren zu können, um dann aber dafür zu sorgen, dass die Kinder in gute Hände kommen und so weiter. Da waren einige Verfügungen hinterlegt. Sie und viele andere haben auf jeden Fall viel auf sich genommen und riskiert, um die Bewegung zu unterstützen, die heutzutage vor allem mit der Wiedervereinigung in Verbindung gebracht wird. Sie haben aber mal gesagt, die Wiedervereinigung habe sie überrollt, denn die damalige Idee sei es gewesen, den Sozialismus menschlich zu machen und nicht der BRD beizutreten. Wie haben Sie sich denn die Zukunft eigentlich vorgestellt? Ach ja, das ist natürlich jetzt auch, sagen wir, das sind alles Träume. Das sind, also in meiner Vorstellung war es so, dass wir erstmal über das neue Forum überhaupt mitbeteiligt werden an den Möglichkeiten, gewählt zu werden. Und da gab es auch schon Vorbereitungen, dass wir vielleicht innerhalb des Ostblocks, also ich habe da besonders an Polen gedacht und an die Tschechoslowakei, dass wir dort vielleicht etwas schaffen wie eine regionale Vereinigung, dass wir dort miteinander auch koordinieren. Wir haben das jetzt zum Teil auch schon gemacht, dass wir also gelernt haben von Solidarność oder dass wir von der tschechischen Widerstandsbewegung, Oppositionsbewegung auch gelernt hatten. Aber in die Richtung ging eigentlich so meine Vorstellung, dass das möglich wäre. Ich hätte mir nicht vorstellen können, bei der damaligen Konstellation, dass es jemals möglich wäre, dass der Warschauer Pakt und die NATO, die sich ja sozusagen gegenüberstanden an dieser Grenze, dass die sich in dieser Zeit dass sich der Warschauer Pakt auflöst. Das war jenseits meiner Vorstellung. Das waren, und so habe ich das ja auch selber erlebt, das waren Todfeinde. Und eine Wiedervereinigung, ich habe es nicht grundsätzlich jetzt so ausgeschlossen, dass es das jemals geben könnte, aber das war nicht auf dem Schirm. Mhm. Das war nicht im Plan. Interessanterweise, am 9. Oktober, wir hatten ja bei uns so ein in der Markusgemeinde auch so ein Zentrum für ausländische Journalisten, dort, wo sich Journalisten trafen, wo Informationen ausgetauscht wurden. Ich saß also an diesem Tag mit einem amerikanischen und einem britischen Journalisten zusammen und wir sind dann auch in die Stadt gegangen, gemeinsam. Und ich bin von den beiden gefragt worden, was ich von der Wiedervereinigung halte. Hm. Und er hat gesagt, hä? Wiedervereinigung? Also das, kein, und die haben mir damals schon gesagt, hä, na, das wird auf Sie zukommen, diese Frage. Das erschien mir weltfremd. Die Mauer ist dann aber doch tatsächlich gefallen und das Regime quasi untergegangen. Und Menschenmassen sind sofort in den Westen gefahren und viele sind auch dort geblieben. Haben Sie sich auch gleich nach dem Mauerfall erstmal auf der anderen Seite umgeguckt? Nein. Also, dass die Mauer gefallen ist, wunderbar. Und das hat auch, also ich fand das auch ein berauschenden Moment. Ich habe also diese Pressekonferenz selbst am Fernseher verfolgt und dachte, hä? Und das war also wirklich ein berauschender Moment. Das Problem war nur an der Stelle, wir sind ja dabei gewesen, so Strukturen aufzubauen. Also Opposition auch zu organisieren, zu vernetzen mit Wurzeln, mit Oschatz. Also es war eine Unmenge Arbeit da. Und es hatten sich ja so viele eingeschrieben als Mitglieder des neuen Forums. Und die sollten ja nicht einfach bloß, Karteileichen bleiben, sondern da war die Idee, wir müssen das irgendwie miteinander vernetzen, wir müssen Gruppen bilden. Das habe ich damals als Aufgabe gesehen. Und dann war es nur so, plötzlich waren eine Unmenge von Leuten weg, nicht greifbar, also waren nicht zur Verfügung. Die waren jetzt plötzlich in Frankreich oder hatten einen Trip nach, was weiß ich, waren irgendwohin eingeladen. Und ich habe gedacht, hä, es kann doch nicht wahr sein. Wir brauchen jetzt, gerade in dieser Zeit, wirklich viele kluge Köpfe, die das organisieren, also eine so politische Strukturen aufzubauen. Und das war ja immer so, dass immer dann, wenn Strukturen gerade entstanden sind, dass durch die Staatsmacht ja diese Strukturen immer wieder zerstört worden sind. Also Leute wurden ausgewiesen oder eine Ausreise wurde genehmigt. Es wurde immer wieder zerstört. Es konnte nichts entstehen. Und das hat dann auch dazu geführt, meines Erachtens, dass es die etablierten Parteien, nichts gegen die CDU, aber dass es diese etablierten Parteien viel leichter hatten, sich dann zu präsentieren, als die neu entstehenden Bewegungen. Auch die SPD, die ja damals auch neu entstanden ist, hat es dann viel schwerer gehabt, Strukturen aufzubauen. Genauso natürlich die Grünen, das Bündnis, das ist schade gewesen. Also ich fand es einfach... es war nun mal so. Es war wie ein Ventil. Und dadurch hatten natürlich dann plötzlich wieder die Etablierten sozusagen einen Vorsprung. Während meine Idee war, mit anderen natürlich zusammen, lasst uns sowas organisieren wie eine Demokratie von unten. Also wo jeder eingebunden ist. Auch etwas, was nicht nur Parteien die Einfluss nehmen, sondern auch andere Organisationen Einfluss nehmen können. Wir wollen gleich noch ein bisschen weiter auch über Protestkultur auch heutzutage sprechen. Aber erst hören wir noch mal ein Stück gewünschte Musik. Diesmal ist es Joanne Baez mit We Shall Overcome. Warum denn gerade dieses Lied, Herr Turek? Ja, weil es ist ein alter Gospel. Also wir werden überwinden. Und das war auch in den Friedensgebeten immer wieder ist fast zur Hymne geworden. Und es hat für mich auch so eine sehr, es ist ja ein Anknüpfungspunkt auch an der amerikanischen, afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Aber dieser Optimismus, wir werden überwinden, ne? Und wir gehen Hand in Hand. Also das ist für mich, das kriege ich heute noch Gänsehaut. Dann jetzt für Gänsehaut Joanne Baez mit We Shall Overcome. Das war Joanne Baez mit We Shall Overcome, ein Wunsch von unserem Gast Rolf Michael Turek. Morgen Abend am 9. Oktober wird das 25. Jubiläum der Friedlichen Revolution gefeiert. Viele Menschen werden abends mit Kerzen durch die Straßen ziehen. Da sind nicht nur Leute dabei, die die DDR selbst miterlebt haben oder vielleicht sogar politisch gegen sie aktiv waren, sondern auch viele junge Leute, für die es eigentlich selbstverständlich ist, im Vereinigten Deutschland zu leben. Zu dieser Generation gehöre ich selber zum Beispiel auch. Herr Turek, wie kann man Ihrer Meinung nach am besten dafür sorgen, dass die Ereignisse rund um die Wiedervereinigung nicht in Vergessenheit geraten? Also ich denke so, das Interesse bei denen, die in dieser Demokratie, Gott sei Dank, groß geworden sind, die diese Art von Repression nicht erfahren haben. Also das Interesse, wenn das wachgehalten wird, und zwar an den Punkten, wo sie selber auch Dinge verändern wollen. Also ich denke, heute stehen eben andere Aufgaben an. Während damals Freiheit im Vordergrund stand, geht es heute um die Verteilung, die gerechte Verteilung knapper Güter. Es geht um Gerechtigkeit. Und wenn Menschen danach fragen, also was kann ich dafür tun, also wenn sie das fragen, dann können sie auf diese historischen Ereignisse zurückgreifen, können sagen, ja, damals haben Menschen, die angefangen, Verantwortung zu nehmen und haben diese Veränderung geschafft. Und das kann ermutigen. Also ich würde es nicht so als musealen Akt einfach aufrechterhalten wollen und sagen, ja, waren tolle Zeiten damals, sondern wir sagen, es ist immer so, dass Menschen sich fragen, was führt zu Veränderungen? Und dass Menschen an der gegenwärtigen Situation auch zum Teil verzweifeln. Und für mich ist der große Punkt der, also von dem gelernt werden kann, delegiere deine Verantwortung nicht auf irgendwelche Überväter, sondern nimm mit anderen zusammen selber Verantwortung wahr, misch dich ein. Demonstriere. Ein hohes Recht ist ja auch das Recht auf Bildung. Als die Stellenkürzungen an der Uni Leipzig bekannt wurden, da gab es auch ein paar Protestversuche, nenne ich es mal. Die verliefen aber zu großen Teilen sehr zahm und sorgten schon ein bisschen für Aufmerksamkeit, aber nicht so sehr, geschweige denn für Veränderungen. Was läuft denn da schief bei den Studenten von heute? Warum können die denn nichts verändern? Ich denke, ich kann es jetzt nur so beschreiben von der Umgebung, mit der ich zu tun hatte. Das heißt, also im Krankenhaus Mitarbeiter. Ich habe immer wieder erlebt, dass Mitarbeiter sehr viel erwarten von irgendwelchen Strukturen von anderen. Meine Überzeugung war und ist die, ich selber brauche die Einsicht, ich alleine schaffe es nicht. Aber mit anderen zusammen, ich kann mich an das afrikanische Sprichwort erinnern, viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Gesicht der Welt verändern. Das heißt, ich nehme das wahr und nehme das also auch, das ist die Realität, alleine kann ich die Welt nicht verändern, aber ich kann mich mit Gleichgesinnten zusammentun. Und da brauche ich einfach das Vertrauen, ich habe eine Unmenge Ressourcen, die zum Teil ungenutzt in mir schlummern. Glauben Sie, sowas wie eine friedliche Revolution wäre heute noch mal möglich? Ja, heute ist es einfach schwieriger, weil der Gegner ist auch etwas schwieriger zu fassen. Also ich erlebe heute zum Beispiel die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Wir haben es heute mit Konzernen zu tun, mit Trusts zu tun. Es ist, wir müssen also wirklich auch neu überlegen, welche Formen von Widerstand sind einfach auch angemessen. Demonstrationen waren damals sehr angemessen, weil der Staat ja für sich in Anspruch nahm, wir vertreten euch alle. Und die Demonstration alleine hat deutlich gemacht, nein, wir sind das Volk, wir vertreten uns selbst. Heute braucht es meines Erachtens andere Formen von Widerstand und wir sollten uns zusammensetzen und überlegen und viel Energien einfließen lassen, was wir gegen diese Ökonomisierung aller Lebensbereiche tun können. Und das sind quasi nicht Proteste mehr heutzutage? Also ich habe das zum Beispiel für mich so gemacht, dass ich mich im Krankenhaus besonders eingesetzt habe für die Etablierung von Ethikkomitees. Ich sage, okay, was wir brauchen ist, und zwar in diesem Bereich, das ist für mich auch die politische Dimension meiner Arbeit als Seelsorger, was wir brauchen in diesem Bereich ist Menschen, die Probleme sehen und die sie in bestimmter Weise aufgreifen, benennen und damit umgehen, das öffentlich machen. Ich nutze heute das Internet, ich nutze die Gespräche, die Weiterbildungen und es sind andere Formen notwendig. Also die Form des Widerstandes hat immer etwas zu tun auch mit der besonderen Situation, die da ist und mit den Zielen, die erreicht werden sollen. Welche Form wäre das denn heute? Also ich denke, heute braucht es besonders, dass man also sich mit Gleichgesinnten zusammentut und dass auch in diesen, dass Gruppen gebildet werden Und dass in diesen Gruppen erstmal auch gemeinsam überlegt wird, welche Ziele haben wir und wie können wir diese Ziele erreichen. Und dass das auch, dass diese Gruppen sich auch vernetzen, dass man an Projekten, in solchen politischen Projekten zusammenarbeitet. Mhm. Ich denke, dass auch, dass die Parteienarbeit übersteigt. Das ist eine andere notwendige Form ist, vielleicht eine ergänzende Form zu dem, was die Parteien machen. Ja. Herr Turek, unser langes Interview, das neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Zum Schluss noch ein Blick in Ihre Zukunft. Sie haben Ihre Zeit als Seelsorger im August beendet und Sie sind in den Ruhestand getreten. Was kommt denn als nächstes? Vielleicht erfüllen Sie sich ja doch noch den Kindheitstraum von der Nautik und stechen irgendwann in See. Könnte das passieren? Ja, ich habe schon den ersten Grundkurs im Katamaransegeln hinter mir. Tatsächlich? Und ja, am Mittelmeer. Und ja, ich denke, zum einen werde ich also ja, eine ganze Reihe von Träumen, die ich habe, die werde ich umsetzen, soweit sie möglich sind. Werde mich nicht unter Druck setzen, sondern kann über meine Zeit frei verfügen. Also ich selber kann jetzt noch mal freier entscheiden, was ich mit meiner Zeit tun will. Und ich habe auch eine Unmenge von Ideen, was ich da alles tun möchte. Werde auch zum Teil Weiterbildungen weitermachen und werde auch ja, mit anderen Menschen weiterreden und Menschen, die meine Begleitung wünschen, auch ein Stück weiter begleiten. Mhm. Und viel Lustvolles tun. Zum Beispiel griechischer Tanz. Ja, genau. Den Sie dann genau, viel Zeit widmen können. Genau. Vielen Dank, Herr Turek. Damit ist nämlich das lange Interview für heute vorbei. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren bei uns. Ja, gern. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das natürlich tun auf unserer Website mephisto976.de. Dort finden Sie auch ein Dossier zur friedlichen Revolution, in dem wir alle interessanten Beiträge für Sie zusammengetragen haben. Die Redaktion für die heutige Sendung, die hatten Caroline Bernert, Maxim Mlazinau und Paula Wittenberg. Die Musik, die hat sich natürlich unser Gast Rolf Michael Turek ausgesucht und in der Technik, da betreute uns Andreas Wolf. Damit verabschiedet sich mephisto976 für heute. Morgen früh sind wir dann wie gewohnt ab 10 Uhr wieder für Sie da, dann mit unserem Vormittagsmagazin Faustschlag. Mein Name ist Lilly Meyer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.